Ein paar Strophen lasse ich mir schon gefallen. Doch nach 10 Minuten musste ich das Fenster wieder schließen, weil mir diese unentwegte Wiederholung auf die Nerven fiel. Ein Vogelforscher hat einmal gezählt, dass ein Buchfink auf der Höhe seiner Sangesfreude in 2 Stunden seine Strophe 824 Mal hintereinander wegschmetterte. Und mit dieser Ausdauer singt er ein paar Tage lang. Wenn ich jetzt der König im Märchen gewesen wäre, der die Sprache der Vögel versteht, hätte mir der Buchfink andauernd dasselbe gesagt. Ein paar tausend Mal immer dasselbe und das tagelang. Obwohl er doch inzwischen viel Neues erlebt haben musste. Bei meinem Nachbarn waren mittlerweile die Tulpen aufgeblüht. Hunde und Katzen waren vorbeigekommen. Es hatte nachts ein fürchterliches Gewitter gegeben. Aber davon kann im Buchfinkengesang nicht die Rede gewesen sein. Er wiederholte sein Lied unermüdlich. Wenn ihr einmal einem singenden Buchfinken eine Weile genau zuhört, dann könnt ihr feststellen, dass er 2, höchstens 3 voneinander etwas verschiedene Strophen singt. Wir dürfen daher den Schluss ziehen, wer die Sprache der Buchfinken versteht, wird damit nicht viel anfangen können. Sie sagen ja immer denselben Satz. Nun muss es aber doch jemanden geben, für den dieser Satz eine Bedeutung hat. Würde sich der Buchfink sonst so sehr anstrengen? Oder singt er aus reiner Lebenslust? Vielleicht, weil es wieder Frühling geworden ist. Oder um sein Weibchen zu unterhalten, das auf dem Nest sitzt und brütet. Warum singen die Vögel eigentlich? Als ich noch ein Junge war, glaubte ich, das sei eine ganz einfache Frage, auf die es auch eine einfache Antwort geben müsste. Antwort habe ich dann auch bekommen, nur war sie eben nicht einfach. Eine gute Bahnstunde von Hamburg entfernt wohnte damals mein Onkel Hans in einer Kleinstadt, bei dem ich oft in den Ferien eingeladen war. Der Onkel hatte es verstanden, erstaunlich viele Vogelarten in seinem Garten anzusiedeln. Hoch oben im Birnbaum einer künstlichen Nisthöhle brüteten die Blaumeisen. Ein Nistkasten in einem Apfelbaum war von Kohlmeisen bewohnt. Durch kleine Unordentlichkeiten, wie Onkel Hans es nannte, hatte er außerdem den Garten für Vögel recht anziehend gemacht. So war ein kleines Gartenstückchen in einer Ecke, die von der Straße hier nicht eingesehen werden konnte, total verwildert. Hier standen Büsche dicht an dicht, umwuchert von Farnkraut. Die Laubschicht unter den Büschen durfte nicht fortgehakt werden. Im Sommer und im Winter hüpften dort Amseln und Rotkehlchen auf dem Laubboden umher und suchten nach Würmern und Insekten. Mancher abgestorbene Ast in den Obstbäumen wurde nicht herausgesägt. Dieser Ast, sagte Onkel Hans einmal, ist der Aussichtsturm für den Fliegenschnäpper. Den kann ich ihm unmöglich wegnehmen. Von hier aus startet er nämlich seine Beuteflüge auf fliegende Insekten, die er in der Luft aufschnappt. Ein bisschen unordentlich war auch die Hecke, die den ganzen Garten umgab. An einigen Stellen ließ der Onkel einen Zweig herausragen, der beim Heckenscheren nicht abgeschnitten wurde. Das waren Sitzplätze für Vögel, die in der Hecke brüten wollten. Der Grünfink und die Amsel hatten es dadurch leichter, die Hecke anzufliegen und von dem Sitzzweig aus in das Blattgewirr zu ihren Nestern vorzudringen. Ich fand es damals sehr erstaunlich, dass man durch solche kleinen Tricks so viele Vögel in seinem Garten heimisch machen kann. Warum, so fragte ich, hängst du nicht noch viel mehr Nistkästen auf und lässt überall in der Hecke Zweige herausragen? Dann könnten doch viel mehr Meisen, Grünfinken und Amseln hier brüten. Mein Onkel stopfte sich ruhig die Pfeife und dachte eine Weile nach. Na, weißt du, sagte er dann, jede Vogelart ernährt sich von einer ganz bestimmten Kost. Sie ist beim Grünfink anders zusammengesetzt als beim Buchfink, bei der Amsel anders als beim Rotkehlchen, bei der Blaumeise anders als bei der Kohlmeise. Um nun aber genug Nahrung finden zu können, braucht zum Beispiel ein Rotkehlchenpaar für sich und seine Jungen einen Bezirk ganz für sich allein. Man nennt das ein Revier. Deshalb kann es auch nicht dulden, dass sich in seiner Umgebung ein zweites Rotkehlchenpaar ansiedelt. So ähnlich ist es ja auch mit den Handwerkern bei uns Menschen. Nur sehr selten sieht man, dass ein Bäckerladen unmittelbar neben einem anderen Bäckerladen liegt oder dass 2 Schlachter Haus an Haus wohnen. Sieh mal, sagte mein Onkel weiter, an dieser Stelle der Hecke hat ein Grünfinkenpaar gebrütet und da, knapp 3 Meter weiter, ein Amselpaar. Und das ist gerade so gut möglich, als wenn ein Bäcker und ein Schlachter Tür an Tür wohnen. Aber 2 Amselnester, nur 3 Meter voneinander entfernt, das kann einfach nicht vorkommen. Ist ganz ausgeschlossen. Auch in einer kleinen Stadt oder in einem Stadtteil können ja nicht beliebig viele Bäcker leben. Sie brauchen auch ihr Revier, wie die Singvögel. Aber wie einigen sich denn die Vögel? Wie teilen sie unter sich das Land auf, wollte ich wissen. Nun, ganz einfach, erklärte mir mein Onkel, indem sie singen. Wenn ein Rotkehlchen seine perlende Strophe singt, dann sagt es damit, hier befindet sich ein Rotkehlchenmann, der fähig und bereit ist, dieses Gebiet energisch zu verteidigen. Und wenn sich ein anderes Männchen, das noch kein geeignetes Brutrevier gefunden hat, in diesem Gebiet niederlässt und gleichfalls singt, dann kommt es zu einem regelrechten Sängerwettstreit, wobei aber der erste rechtmäßige Eigentümer immer lauter und erregter schmettert und dabei seine rote Brust aufgeplustert vorstreckt. Selbst dann, wenn die beiden Kampfhähne sich im dichten Laub noch gar nicht sehen können, nur ihre Gesänge hören, dann weicht doch der Eindringling. Denn in seinen Ohren klingt der Gesang des Revierbesitzers offenbar sehr entrüstet und siegesgewiss. Ich habe das früher einmal aus nächster Nähe beobachtet. Da hatte ich mir aus Eisenstangen und Maschendraht einen großen Flugkäfig hier an die Hauswand gebaut. Mit einem Badebecken aus Beton, mit Büschen und einer kleinen Tanne. Da hinein kamen dann meine zahmen Rotkehlchen, die ich vorher im Käfig gehalten habe. Im Frühling begann das Männchen bald laut zu singen. Nun war aber im Garten auch ein wildes Rotkehlchen ansässig. Und das flog nach den ersten Strophen schon auf den Flugkäfig, hüpfte dort aufgeregt umher und sang mit meinem Rotkehlchen um die Wette. Und was meinst du, wer gewonnen hat? Meins natürlich. Es betrachtete seinen großen Käfig als sein Eigentum. Es hätte ja auch gar nicht wegfliegen können. Und weil es nicht verschwand, sondern immer lauter sang, muss das dem Gartenrotkehlchen den Mut geraubt haben. Es machte sich davon und ich habe es von da an nicht mehr gesehen. Im weiten Umkreis der Nachbargärten hat sich kein Rotkehlchen mehr angesiedelt, solange meine Käfigvögel gelebt haben. Obwohl das Männchen nur einen Raum von etwa 6 Quadratmetern bewohnte, eben seinen Käfig, hat es mit seiner Stimme alle anderen Männchen der Umgebung sozusagen in die Flucht geschlagen. So ging also die Geschichte vom siegreichen Rotkehlchen im Gartenkäfig meines Onkels zu Ende. Eines wird euch an dem Erlebnis vielleicht merkwürdig vorkommen, nämlich dass ausgerechnet der Gesang der Vögel, der uns bei vielen Sängern so hübsch und stimmungsvoll erscheint, geradezu eine Art Kampfmittel sein soll. Aber so merkwürdig ist das ja gar nicht. Denkt nur einmal an das Indianergeheul. Davon kann man auch sagen, das war ein Kriegsgesang, mit dem die Rothäute Fremde aus ihrem Gebiet, die Bleichgesichter, verjagt haben. Manchmal, bevor noch ein Schuss gefallen war. Auch im Altertum haben die laut gebrüllten Lieder der einen Armee manchmal der anderen einen solchen Schrecken eingejagt, dass sie einfach davonlief. Tja, wenn man alle Kriege durch einen Gesangswettstreit ersetzen könnte, dann würde dem Menschen viel Blutvergießen erspart bleiben. Und genau diesen Zweck erfüllt der Reviergesang bei den Vögeln. Wenn sie um ihren Alleinbereich, das Brutrevier, dauernd kämpfen und raufen müssten, dann würde viel Zeit und Kraft nutzlos vergeudet werden. Und mancher würde durch die Kämpfe schwer verletzt oder gar getötet werden. So aber singen sie unentwegt, dies Revier gehört mir. Und vorbeikommende Vögel derselben Art, die noch keinen passenden Grundbesitz besetzt haben, können gleich weiter wandern. Zuweilen hört man im Frühjahr eine Amsel auch etwas abgehackt singen. Das ist dann ein Männchen, das sein Weibchen beim Nestbau begleitet. Bei der Amsel baut allein das Weibchen das Nest. Und nun sieht es so aus, als würde das Männchen nach dem Motto, mit Musik geht alles besser, sein arbeitendes Weibchen unterhalten. Die wirkliche Bedeutung dieser in Bruchstücken vorgetragenen Strophen erkennt man, wenn zum Beispiel ein Mensch vorbeikommt. Dann verstummt der Amselhahn sofort. Und damit ist das Weibchen gewarnt. Der Sinn dieses Gesangs ist also, das Weibchen vor Feinden zu warnen. Eine wieder ganz andere Bedeutung hat der Gesang beim Trauerfliegenschnäpper. Der singt sein einfaches Lied nur so lange, bis sich ein Weibchen bei ihm eingefunden hat. Danach ist er stumm. Das Fliegenschnäpperlied hat also nur die Aufgabe, ein Weibchen anzulocken. In unserer Sprache übersetzt würde das Fliegenschnäpperlied heißen: Hier sitzt ein noch unverheirateter Mann, der eine Wohnung besitzt und eine Familie gründen möchte. Aber nun muss ja auch das Fliegenschnäppermännchen sein Brutrevier gegen fremde Fliegenschnäppermännchen verteidigen. Dafür kann er noch einen besonderen Drohgesang singen, der sehr gepresst klingt. Nicht nur der Fliegenschnäpper, sondern sehr viele Vögel kennen mehrere Gesänge. Vielleicht habt ihr schon einmal den Zaunkönig singen gehört und nur nicht gewusst, dass er es ist. Er schmettert so laut, dass man sich immer wieder wundern muss, wie dieser kleine Vogelzwerg zu einer so großen Klappe kommt. Er kann aber auch ganz leise zwitschernd singen und tut das, wenn er seinem Weibchen die Nester zeigt, die er im Rohbau fertiggestellt hat. Er legt gleich mehrere solcher Rohbauten an und fliegt dann mit leisem Gesang auf diese Nester zu, um sie der Reihe nach dem Weibchen zu zeigen, das sich für eines entschließen muss. Auch bei unseren Grasmücken, beim Rotkehlchen und anderen Singvogelarten kommen solche Zeigegesänge vor. Jetzt habt ihr aber schon bemerkt, auf die ganz einfache Frage, warum singen die Vögel, gibt es keine einfache Antwort. Sie singen aus vielerlei Gründen. Und es kommt ganz darauf an, um welchen Vogel es sich handelt und in welcher Lage er sich gerade befindet. Ja, es gibt sogar Gesänge, die gar keine besondere Bedeutung haben, die ganz spielerisch gesungen werden, ohne irgendeinen Zweck. Einen solchen Gesang kann man am häufigsten von der Amsel hören, und zwar in der Abenddämmerung. Dann ist sie satt gefressen, putzt sich noch ein bisschen das Gefieder, sitzt aufgeplustert auf einem Ast im Schein der untergehenden Sonne und singt. Für unser Menschenohr ist dieser Ruhegesang, wie ihn die Vogelforscher nennen, der schönste. Dieser Gesang lässt sich einfach nicht in unsere Sprache übersetzen. Denn der Vogel will mit diesem Ruhegesang gar nichts ausdrücken. Er kann singen und es macht ihm Spaß zu singen. Das ist alles. Wenn man also fragt, warum singen die Vögel, dann kann man etwa so darauf antworten. Sie singen hauptsächlich, um ein Revier zu verteidigen, um fremde Männchen abzuschrecken und ein Weibchen anzulocken. Und daneben gibt es bei dieser und jener Vogelart noch Gesänge mit einer ganz besonderen Bedeutung. Darüber, dass Vogelsänge so verschiedene Bedeutungen haben können, braucht ihr euch gar nicht zu wundern. Denn wenn ich fragen würde, warum redet der Mensch, dann gibt es darauf ebenfalls viele verschiedene Antworten. Ein Mensch kann reden, um andere vielleicht mit Geschichten zu unterhalten. Er kann auch prahlen oder schimpfen. Oder er kann reden, um andere vor einer Gefahr zu warnen. Und schließlich kann ein redender Mensch, so wie ich es jetzt getan habe, anderen etwas mitteilen. Und so kann, wie die menschliche Rede also, auch der Vogelgesang viele verschiedene Bedeutungen haben. Das war eine Sendung für den Biologieunterricht.